Kundgabe 6013b. Empfangen durch Bertha Dudder am 1.8.1954. Zungenreden. Warnung vor falschem Geist. Und dann wird der Mensch Dinge vollbringen, die den Mitmenschen nicht natürlich erscheinen, die die natürliche Fähigkeit eines Menschen weit übertreffen. Er wird wissen um Dinge, die den Menschen sonst verborgen sind. Er wird überzeugt und verständlich die Mitmenschen aufklären können über Dinge, die ein Mensch mit seinem Verstand allein nicht ergründen kann. Er wird Gebiete betreten können, die den Mitmenschen nicht zugänglich sind. Er wird die Kraft haben, Kranke zu heilen, Wunder zu wirken oder auch hellschauend in die Zukunft zu blicken vermögen. Es werden in ihm Fähigkeiten zutage treten, die er niemals in sich entwickelt hat. Er wird fremde Sprachen reden und auch verstehen können, wenn dieses nötig ist und der seelischen Entwicklung der Mitmenschen dient. Er wird in jeder Weise beeinflusst werden von göttlicher Kraft, doch zumeist nur eine dieser Geistesgaben besitzen, weil die Voraussetzungen für jede Geistesgabe andere sind. Selten aber alle Voraussetzungen bei einem Menschen zu finden sind. Eine jede dieser Geistesgaben muss aber ihren Zweck erfüllen, das heißt, aus einer jeden muss Nutzen gezogen werden können. Die Gabe der Krankenheilung wird außer der körperlichen Gesundung unstreitbar auch zur Gesundung der Seelen beitragen, weil die Menschen glauben lernen an die Kraft des Geistes, der durch den starken Glauben des Heilers sowohl als auch der Kranken zur Entäußerung veranlasst wird. Ebenso können auch Voraussagen künftiger Geschehen die Menschen bewegen zur Änderung ihres Lebenswandels, zur Buße und Rückkehr, weil diese Voraussagen immer nur die irdischen Auswirkungen des geistigen Tiefstandes der Menschen betreffen. Das Verkünden der Wahrheit durch den göttlichen Geist trägt ebenfalls zur Erweckung des Glaubens und zur Wandlung der Lebensführung bei und ist sonach wieder nur als geistiger Faktor von größter Wichtigkeit zu bewerten. Nur was dazu beiträgt, geistige Erfolge zu erzielen, das kann als Wirken des Geistes bezeichnet werden. Denn was seinen Ausgang hat in Gott, das kann nicht anders als lichtvoll sein. Es muss Licht bringen und Unklares aufdecken. Es kann keine noch tiefere Finsternis ausstrahlen, als schon unter der Menschheit ist. Es kann aber auch der Geist Gottes einwirken auf einen Menschen, um ihm selbst den Zustand der Finsternis zu nehmen, um ein Licht anzuzünden im Herzen des Menschen, um die Seele ihrer Hüllen zu entblößen, sodass die Seele jubelt und jauchzet und lobpreisend ihres Gottes und Vaters gedenket, der ihr Erleuchtung schenkt. Diese Einwirkung gilt mehr der Seele als dem Verstand des Menschen, weshalb diese Geistesgabe den Menschen nicht erkenntlich zu sein braucht, aber auch zuweilen den äußeren Menschen so stark berührt, dass er sich in unverständlichen Worten kundzugeben sucht. Ein Vorgang, den die Menschen mit Zungenreden bezeichnen, der aber immer nur den Menschen selbst betrifft. Eine Geistesgabe, die fast jeder Erweckte sein eigen nennen kann, die aber nur in den seltensten Fällen so stark ist, dass der Mitmensch eine Veränderung wahrnehmen kann. Denn jeder Mensch, dessen Geist erweckt ist, spürt die Berührung seiner Seele in der Art, dass sich lobend und dankend seine Seele zu Gott erhebt, dass sie sich ihm hingibt und dass sie inneren Frieden findet und Glückseligkeit. Dann redet sein Ich mit Gott in Gedanken. Dann spricht er ohne Worte unausgesetzt mit Gott. Und diese Gabe des Geistes sollen alle anstreben für sich selbst, um dann auch eintreten zu können für Gott und sein Reich, den Mitmenschen gegenüber, um dann selbst als sein Mitarbeiter die Erlösungsarbeit auszuführen, die gesegnet ist. Gewarnt werden soll aber vor falschem Geist, denn auch dieser macht sich bemerkbar, wo er einschlüpfen kann, wo Hochmut, Selbstgefälligkeit, Geltungsbedürfnis noch in Seelen vorherrscht, die dann auch jenem Geist die Möglichkeit geben, sich zu äußern in einer Weise, die gleichfalls unnatürlich anmutet, doch statt Licht nur Wirrnis und Unruhe hinterlässt. Durch Zustände, die auf ernste Mitmenschen abstoßend wirken und nur bei denen Freude und Zustimmung auslösen, die selbst jenem Geist angehören. Darum glaubet nicht jedem Geist und prüfet, indem ihr den Lichtschein beachtet, in welcher Stärke er aufleuchtet. Denn Gott ist Licht. Was von Gott ausgeht, ist Licht. Und so müssen die göttlichen Geistesgaben unbedingt strahlendes Licht hinterlassen. Ansonsten es Blendwerke des Satans sind, mit denen er besonders in der Endzeit die Augen der Menschen sowie deren Seelen blenden will, auf dass sie in noch größere Finsternis stürzen und unfähig sind, das rechte Licht zu erkennen. Amen.